Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 10. Schon am Tage darauf führte Herr Wörlock seinen Plan aus. Stevie hatte nichts einzuwenden. Er sah stolz, ängstlich, erwartungsvoll und gesammelt drein wie ein kleines Kind, dem man eine Schachtel Streichhölzer anvertraut und zum ersten Mal die Erlaubnis gibt, Feuer zu zünden. So fand sich denn Frau Wörlock infolge des tapferen Verzichtes ihrer Mutter und der Anwesenheit ihres Bruders auf dem Lande öfter als gewöhnlich nicht nur im Geschäft, sondern auch im Hause allein. Denn Herr Wörlock musste seine Gänge machen. Am Tage des Bombenanschlages in Greenwich war sie länger als gewöhnlich allein geblieben, denn an jenem Vormittag war Herr Wörlock schon sehr früh gegangen und kam erst bei Einbruch der Dunkelheit zurück. Als Herr Wörlock zum durchdringenden Scheppern der Ladenglocke das Haus betrat, saß sie mit einer Näharbeit hinter dem Tresen und blickte gar nicht auf. Sie hatte seinen Schritt nämlich schon draußen auf dem Pflaster erkannt. Sie hob also nicht den Blick, aber als Herr Wörlock stumm mit tief in die Stirne gezogenem Hut schnurstracks auf die Wohnzimmertür zuschritt, bemerkte sie heiter, was für ein grässlicher Tag. »Hast du vielleicht Stevie besucht?« »Nein, das habe ich nicht«, erwiderte Herr Wörlock sanft, knallte aber die Wohnzimmertür mit ungewöhnlichem Kraftaufwand hinter sich zu. Eine Weile blieb Frau Wörlock unbeweglich mit der Näharbeit im Schoße sitzen, ehe sie sie unter dem Ladentisch ablegte und aufstand, um das Gaslicht anzuzünden. Frau Wörlock hätte nunmehr mit der ganzen Gelassenheit der sich ihrer Reize bewussten Frau das Wohnzimmer durchquert, um sich in der Küche an die Ausübung ihrer häuslichen Pflichten zu machen, wäre nicht gerade jetzt ein zwar sehr leises, aber doch deutliches Klappern an ihr Ohr gedrungen. Im Gegensatz zu seinem sonstigen Verhalten hatte Herr Wörlock den Mantel ausgezogen und dieser lag jetzt auf dem Sofa. Sein Hut, den er ebenfalls fortgeworfen haben musste, lag mit der Krempe nach oben unter dem Sofa gerade noch sichtbar. Er hatte einen Sessel vor den Kamin geschleift, die Füße über das Gitter gehängt und kauerte nun, den Kopf in die Hände gestützt, nahe der Glut. Seine Zähne klapperten mit einer Heftigkeit, der er nicht Herr zu werden vermochte, und ließen den gewaltigen Rücken im Takt erbeben. Frau Wörlock war sprachlos. »Du bist nass geworden«, sagte sie schließlich. Nicht sehr, gelang es Herrn Wörlock mühsam herauszubringen. Mit größter Anstrengung unterdrückte er das Zähneklappern. »Jetzt wirst du mir auch noch krank werden«, bemerkte sie ernstlich beunruhigt. »Wo warst du denn heute?«, fragte sie. »Nirgends«, erwiderte Herr Wörlock leise, heiser und verschnupft, als fühle er sich bitter gekränkt oder als leide er unter grässlichen Kopfschmerzen. Das Ausweichende und Unaufrichtige seiner Antwort wurde in der Totenstille des Zimmers besonders fühlbar. »Ich war auf der Bank.« Frau Wörlock spitzte die Ohren. »So«, fragte sie gleichmütig, »warum denn das?« Herr Wörlock neigte das Gesicht tiefer über die Glut und murmelte mit merklicher Zurückhaltung, »um das Geld abzuheben.« »Wie denn, alles?« »Ja, alles.« »Ich verstehe kein Wort«, bemerkte seine Gattin mit vorbildlicher Gelassenheit, stand aber wie angewurzelt zwischen Tisch und Buffet. »Du weißt doch, dass du mir vertrauen kannst«, sprach Herr Wörlock heiser, aber gemütvoll in die Glut. Frau Wörlock trat langsam ans Buffet und sagte bedachtsam, »Oh ja, ich kann dir vertrauen.« Und sie setzte ihre Tätigkeit fort, stellte zwei Teller auf, brachte Butter und Brot herbei und ging im stillen Frieden ihres Heimes gemessen zwischen Buffet und Tisch hin und her. »Wenn ich dir nicht vertraute, hätte ich dich nicht geheiratet.« Herr Wörlock, der weit vorgeneigt dasaß und den Kopf in die Hände stützte, schien eingeschlafen. Winnie brühte den Tee auf und rief dann gedämpft, »Adolf!« Sogleich erhob sich Herr Wörlock und taumelte ein wenig, ehe er sich am Tisch niederließ. Seine Frau prüfte die Schärfe des Tranchiermessers, legte es dann auf die Fleischplatte und lenkte die Aufmerksamkeit ihres Gatten auf den kalten Braten. Er saß jedoch mit gesenktem Kinn regungslos unbeeindruckt von dieser Anregung. »Bei Erkältungen soll man essen«, sprach Frau Wörlock lehrhaft. Er blickte auf und schüttelte das Haupt, seine Augen waren blutunterlaufen und das ganze Gesicht war gerötet, sein Haar war zerrauft. Insgesamt wirkte er verkommen ein Abbild des Unwohlseins, der Gereiztheit und des Trübsinns, die auf heftige Ausschweifungen folgen. Er trank 3 Tassen Tee, enthielt sich aber aller festen Speise. Verdrossenen Sätzen und abgerissenen Andeutungen war zu entnehmen, dass Herr Wörlock die Zweckmäßigkeit einer allfälligen Auswanderung erwog. Es wurde nicht ganz deutlich, ob er dabei an Frankreich oder an Kalifornien dachte. Frau Wörlock antwortete darauf genauso unbeeindruckt, als habe ihr Gatte sie mit dem Weltuntergang bedroht, was für ein Einfall. Ihr Herz vermerkte bekümmert die Abwesenheit des Bruders Stevie, der unter der Obhut von Herrn Maike Elis einen verregneten Landaufenthalt genoss. Er fehlte ihr sehr. Sie sehnte sich nach ihm mit der ganzen Kraft ihrer schützenwollenden Liebe. Dies war auch das Zuhause des Jungen, das Dach, das Buffet, das Kaminfeuer. Bei diesem Gedanken stand Frau Wörlock auf, trat an das andere Ende des Tisches und sagte aus vollem Herzen, »Und du bist meiner nicht überdrüssig.« Herr Wörlock war mucksmäuschenstill. Binny lehnte sich über seine Schulter und drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. So verharrte sie. Einzig der Gasbrenner über dem Tisch erfüllte die lastende Stille im Wohnzimmer mit gleichmäßigem Schnurren. Als sich die Lippen von seiner Stirn entfernten, ließ er den Stuhl los, stand auf und stellte sich vor den Kamin, allerdings nicht mehr mit dem Rücken zum Zimmer. Frau Wörlock räumte unbekümmert den Tisch ab. Mit ruhiger Stimme äußerte sie sich zu dem Vorschlag, der da ganz vernünftig und im normalen Umgangston gemacht worden war. Dieser Vorschlag hielt keiner Prüfung stand. Er war von jeglichem Gesichtspunkt her zu verurteilen. Was ihr jedoch wirklich am Herzen lag, war einzig Stevies Wohlergehen. In diesem Zusammenhang erschien er ihr nämlich doch eigen genug, um ihn nicht einer unbedachten Auslandsreise auszusetzen. »Falls du ins Ausland gehst, musst du ohne mich gehen.« »Du weißt sehr gut, dass ich das nicht täte«, antwortete Herr Wörlock heiser, und die dumpfe, seinem Privatleben vorbehaltene, klanglose Stimme vibrierte von einer rätselhaften Gemütsbewegung. Frau Wörlock bereute ihre Worte bereits. Sie wandte den Kopf und warf dem Mann, der da schwerfällig vor dem Kamin aufgebaut stand, aus ihren großen Augen einen Blick zu, einen halb schelmischen, halb grausamen Blick. Diesen Blick ließ sie eine lange Sekunde auf ihm ruhen, während sie neckisch aus einem wie zur Maske erstarrten Gesicht folgendermaßen sprach. »Du brächtest es gar nicht fertig. Ich würde dir zu sehr fehlen.« Herr Wörlock warf sich ruckartig nach vorne. »So ist es«, sagte er, lauter als zuvor, breitete die Arme aus und trat einen Schritt auf sie zu. Etwas Wildes, Unentzifferbares in seiner Miene ließ es zweifelhaft erscheinen, ob er beabsichtigte, seine Frau zu umarmen oder zu erwürgen. Frau Wörlocks Aufmerksamkeit wurde jedoch durch das Scheppern der Ladenglocke abgelenkt. »Adolf, es klingelt. Geh du.« Er hielt inne und ließ die Arme sinken. »Geh du«, wiederholte Frau Wörlock. »Ich habe die Schürze um.« Herr Wörlock gehorchte hölzern, starr blickend und wie ein Automat mit rot gemaltem Gesicht. Er schloss die Tür hinter sich, und Frau Wörlock trug rasch das Tablett in die Küche. Sie hatte bereits die Tassen und etliche andere Gegenstände abgewaschen, ehe sie ihre Arbeit unterbrach, um zu lauschen. Kein Geräusch drang zu ihr. Der Kunde war nun schon recht lange im Laden. denn ein Kunde musste es sein, andernfalls hätte Herr Wörlock ihn längst nach hinten geführt. Sie band hastig ihre Schürze auf, warf sie über einen Stuhl und ging langsam ins Wohnzimmer. In eben diesem Augenblick trat auch Herr Wörlock vom Laden her ins Zimmer. Er war rot hinausgegangen und kehrte nun erstaunlich bleich zurück. Sein Antlitz hatte den stieren, erregten Ausdruck verloren, und an dessen Stelle war in diesen wenigen Augenblicken etwas Ratloses, Gehetztes getreten. »Was ist denn los?« fragte Frau Wörlock leise. Da die Tür nur angelehnt war, sah sie, dass der Kunde den Laden noch immer nicht verlassen hatte. »Ich muss heute Abend doch noch einmal fortgehen«, sagte Herr Wörlock. »Adolf«, rief sie halblaut, und als er den Kopf hob, »kennst du den Menschen da draußen?« »Ich habe von ihm gehört«, flüsterte Herr Wörlock unbehaglich und warf einen verstörten Blick auf die Tür. In Frau Wörlocks hübsche, ausdrucksloser Augen trat ein funkelndes Abscheus, wohl ein Freund von Karl Jundt, ekelhafter alter Mann. »Nein, nein«, widersprach Herr Wörlock, der emsig nach seinem Hut angelte. Als er ihn aber unter dem Sofa hervorgeholt hatte, hielt er ihn in der Hand, als wisse er nicht, welchem Zweck ein Hut dient. »Nun, er wartet auf dich«, versetzte Frau Wörlock schließlich. »Übrigens, Adolf, er ist doch nicht einer von den Gesandtschaftsleuten, deretwegen du dir in letzter Zeit so viel Kummer machst. Wer hat dir denn was von Gesandtschaftsleuten erzählt? Du selber.« Herr Wörlock schien über jedes vernünftige Maß hinaus angsterfüllt und verwirrt. Seine Frau klärte ihn auf. »In letzter Zeit hast du gelegentlich im Schlaf geredet, Adolf.« »Was habe ich gesagt? Was weißt du?« »Nicht viel. Das meiste war Unsinn. Ich konnte nur vermuten, dass dich etwas bedrückt.« Herr Wörlock knallte sich den Hut auf den Kopf. Zornesröte stieg ihm ins Gesicht. »Unsinn! Was? Gesandtschaftsleute! Wenn ich könnte, würde ich ihnen allesamt das Herz bei lebendigem Leibe herausschneiden. Aber sie sollen sich vorsehen. Schließlich bin ich nicht stumm.« »Nun schön«, sagte sie, »sieh zu, dass du den Menschen so schnell wie möglich los wirst, und dann komm zu mir nach Hause. Ich muß dich mal ein paar Tage pflegen.« Herr Wörlock beruhigte sich und hatte bereits mit entschlossenem, wenn auch noch bleichem Gesicht die Tür geöffnet, als seine Frau ihn flüsternd zurückhielt. »Adolf, Adolf!« Er kehrte verschreckt um. »Wo ist denn das Geld, das du abgehoben hast? Du hast es doch in der Tasche. Wäre es nicht besser?« Herr Wörlock sah eine Weile, ohne zu begreifen, in die Handfläche, die seine Frau ihm entgegenhielt, ehe er sich an die Stirne schlug. »Geld, ja. Ja, ich wusste nicht, was du meintest.« Aus der Innentasche seiner Jacke zog er eine neue schweinslederne Brieftasche. Frau Wörlock nahm sie wortlos entgegen und blieb unbeweglich stehen, bis die hinter Herrn Wörlock und Herrn Wörlocks Besucher dreinscheppende Glocke sich beruhigt hatte. Erst dann vergewisserte sie sich über die Höhe der Geldsumme, indem sie die Banknoten hervorzog. Das Gehäuse ihres ehelichen Lebens erschien ihr plötzlich so abgelegen und gefährdet, als befände es sich in der Tiefe eines großen Waldes. Frau Wörlock löste hastig einige Haken und schob die Brieftasche in ihr Mieder. Nachdem sie solcher Art mit dem Kapital ihres Gatten verfahren war, hörte sie nicht ungern, dass die Ladenglocke einen Besucher anmeldete. Sie nahm den für Laufkunden reservierten, starren, unbeeindruckbaren Blick und die steinerne Miene an und ging hinter den Ladentisch. Der Mann, der da mitten im Laden stand, sah sich mit kühlen, prüfenden Blicken um. Innerhalb von Sekunden hatte er Wände, Decke und Fußboden gemustert. Er trat seinerseits vertraulich, wenn auch nicht auffallend vertraulich, an den Ladentisch heran. »Ihr Mann zu Hause«, erkundigte er sich unbefangen und mit gewöhnlicher Lautstärke. »Nein, er ist ausgegangen.« »Ach, das tut mir aber leid. Ich hätte ihn gerne ganz privat um eine kleine Auskunft gebeten.« Dies entsprach buchstäblich der Wahrheit. Hauptinspektor Heath war bereits zu Hause und sogar schon im Begriff gewesen, in die Pantoffeln zu schlüpfen, denn schließlich war er, so redete er sich ein, in diesem Fall sozusagen abgemeldet. Er gab sich einigen verächtlichen und einigen zornmütigen Gedanken hin und fand diese Beschäftigung so unbefriedigend, dass er beschloss, sich im Freien Erleichterung zu schaffen. Nichts konnte ihn daran hindern, Herrn Verloc einfach so im Vorübergehen einen kleinen Privatbesuch zu machen. Er hoffte sehr, dass Herrn Verlocs Mitteilungen Michaelis belasten würden. »Die Auskunft, die ich benötige, ist ganz privater Natur«, wiederholte er. »Sie verstehen doch, was ich meine. Können Sie mir nicht vielleicht sagen, wohin er gegangen ist?« Frau Verloc schüttelte das Haupt. »Nein. Ich bin Hauptinspektor Heath vom Sonderdezernat der Kriminalpolizei.« Eine Weile herrschte Schweigen. »Ihr Mann ist also vor einer Viertelstunde ausgegangen, und er hat nicht gesagt, wann er zurückkommen will?« »Er war ja nicht allein«, sagte Frau Verloc nachlässig. »Ist er mit einem Bekannten gegangen?« Frau Verloc betastete das Haar auf ihrem Hinterkopf, ihre Frisur war wie stets einwandfrei. »Mit einem Fremden, der ihn aufgesucht hat. Aha, macht es Ihnen was aus, mir den Fremden etwas näher zu beschreiben?« Als Hauptinspektor Heath von einem dunkelhaarigen, dünnen Menschen mit langem Gesicht und aufgezwirbeltem Schnurrbart hörte, ließ er Anzeichen von Verstörung merken und rief aus, »Wusst ich's doch. Da hat er wirklich keine Zeit verloren.« Erbittert dachte er, der Fall wird nicht ordnungsgemäß bearbeitet, man stümpert daran herum. »Ich kann wohl doch nicht warten, bis Ihr Mann zurückkommt«, sagte er nun. Frau Verloc nahm diese Bemerkung lustlos auf. Ihre Gleichgültigkeit hatte den Hauptinspektor von der ersten Minute an stark beeindruckt, aber jetzt reizte sie seine Neugier. Und Hauptinspektor Heath ließ sich nunmehr von seinen Gefühlen vorwärts treiben, wie nur je ein Privatmann. »Und Ihr Mann hat Ihnen gegenüber gar nichts erwähnt, als er nach Hause kam?« Frau Verloc bewegte zum Zeichen der Verneinung den Kopf von rechts nach links. Hauptinspektor Heath war aufs Äußerste gereizt. »Da war noch eine andere Kleinigkeit«, begann er beiläufig, »über die ich gerne mit Ihrem Mann gesprochen hätte. Es ist uns da etwas in die Finger gekommen, vermutlich ein gestohlener Mantel.« Frau Verloc, die den Gedanken an Diebe im Augenblick als besonders naheliegend empfand, berührte flüchtig das Oberteil ihres Kleides. »Uns fehlt kein Mantel«, bemerkte sie ruhig. »Merkwürdig«, fuhr der Privatier Heath fort. »Wie ich sehe, haben Sie hier Wäschetinte zu verkaufen.« Er nahm eine kleine Flasche zur Hand und hielt sie gegen den Gasbrenner, der in der Mitte des Ladens von der Decke hing. »Das ist ja wohl dunkelrot, wie?« bemerkte er und stellte das Fläschchen zurück. »Sehr merkwürdig, wie gesagt, denn im Aufschlag des Mantels ist ein Streifen eingenäht, auf dem Ihre Adresse mit Wäschetinte vermerkt ist.« Frau Verloc lehnte sich mit einem unterdrückten Ausruf über den Ladentisch. »Dann gehört er meinem Bruder.« »Wo ist denn Ihr Bruder? Darf ich ihn mal sprechen?« fragte der Hauptinspektor rasch. Frau Verloc lehnte sich noch um ein weniges weiter vor. »Nein, er ist nicht da. Ich habe übrigens selbst die Adresse auf den Streifen geschrieben. Wo ist Ihr Bruder?« »Er ist schon seit einiger Zeit zu Besuch bei einem Bekannten auf dem Lande. Der betreffende Mantel kommt auch vom Lande. Wie heißt Ihr Bekannter?« »Michaelis«, gestand Frau Verloc erschreckt. Der Hauptinspektor stieß einen Pfiff aus. Seine Augen funkelten, sieh mal an, großartig. »Nun zu Ihrem Bruder. Das ist wohl ein gedrungener, dunkler Bursche, was?« »Oh nein«, rief Frau Verloc heftig, »das muss der Dieb sein, Stevie ist zierlich und blond.« »Sehr gut«, sagte der Hauptinspektor beifällig. Und während Frau Verloc, zwischen Schrecken und Verwunderung schwankend, fortfuhr, ihn anzustarren, fragte er sie aus. »Warum sei die Adresse am Mantel befestigt worden? und er erfuhr, dass die zerfetzten Überreste, die er noch diesen Vormittag mit so ausgeprägtem Widerwillen untersucht hatte, die eines nervösen, etwas eigenen, zerstreuten Jungen waren und dass die Frau, mit der er hier sprach, von Kind auf für diesen Jungen gesorgt hatte. »Erkennen Sie das?« fragte er. Mechanisch fasste sie mit beiden Händen danach. Während sie auf das Tuch starrte, wurden ihre Augen immer größer. »Ja«, flüsterte sie, hob dann den Kopf und taumelte ein wenig zurück. »Warum ist es denn so zerfetzt?« Der Hauptinspektor entriss ihr das Stück Stoff mit einer flinken Bewegung und sie ließ sich schwer in den Stuhl zurückfallen. Er dachte, eine einwandfreie Identifizierung. Und in diesem Augenblick sah er die ganze erstaunliche Wahrheit. Wurlock war der andere Mann. »Es kommt mir vor, Frau Wurlock«, sagte er, »als wüssten Sie von dieser Bombengeschichte mehr, als Sie ahnen.« Frau Wurlock saß reglos, verblüfft, gelähmt von grenzenlosem Erstaunen. Wo war da der Zusammenhang? Und als die Ladenglocke scheppernd anschlug und der Privatmann Heath auf dem Absatz herumwirbelte, war sie so erstarrt, dass sie nicht einmal den Kopf zu wenden vermochte. Herr Wurlock hatte die Tür hinter sich geschlossen, und für einen Moment standen beide Männer Auge in Auge. Herr Wurlock schenkte seiner Frau keinen Blick, sondern trat auf den Hauptinspektor zu, der sehr erleichtert war, Herrn Wurlock unbegleitet heimkehren zu sehen. »Sie hier«, murmelte Herr Wurlock dumpf, »wem sind Sie denn auf den Fersen?« »Niemandem«, erwiderte Hauptinspektor Heath leise, »ich hätte Sie aber gerne gesprochen.« Herr Wurlock war zwar noch blass, doch sah er jetzt entschlossen drein. Immer noch ohne seine Frau anzublicken, sagte er also, »Gut, kommen Sie herein.« Und damit ging er voran ins Wohnzimmer. Die Tür war kaum geschlossen, als Frau Wurlock auch schon vom Stuhl aufsprang, hinlief, als wollte sie sie aufreißen, sich stattdessen aber auf die Knie niederließ und ein Ohr ans Schlüsselloch presste. Die Männer mussten unmittelbar an der Tür stehen geblieben sein, denn sie vernahm deutlich die Stimme des Hauptinspektors, wenn sie auch den Zeigefinger nicht sehen konnte, den dieser nachdrücklich in die Brust ihres Gatten bohrte. »Sie, Wurlock, sind der andere Mann. Zwei Männer sind beim Betreten des Parkes beobachtet worden.« Und Herrn Wurlocks Stimme sagte, »Gut, verhaften Sie mich. Was hindert Sie? Sie dürfen es. Oh nein, ich weiß viel zu gut, wem Sie gebeichtet haben. Soll er diese kleine Suppe selber auslöffeln? Aber eines dürfen Sie ruhig wissen. Ich war es, der Sie aufgespürt hat.« Darauf war nur ein Gemurmel zu vernehmen. Inspektor Heath zeigte wohl Herrn Wurlock den Stofffetzen von Stevies Mantel, denn Stevies Schwester, Beschützerin und Wohltäterin, hörte, dass ihr Mann etwas lauter sagte, »Ich hatte keine Ahnung, dass ihr das eingefallen war.« Und wiederum vernahm Frau Wurlock nichts weiter als ein Gemurmel. Dann hob Hauptinspektor Heath hinter der Türe wieder die Stimme. »Sie müssen doch verrückt gewesen sein.« Und Herr Wurlock antwortete dumpf und wütend, »Ich war einen ganzen Monat lang verrückt, aber ich bin es nicht länger mehr. Das ist alles vorbei, soll jetzt alles ruhig herauskommen. Der Teufel hole die Folgen.« Nach einer kurzen Stille murmelte der Privatmann Heath, »Was soll herauskommen? Alles«, hörte man Herrn Wurlocks Stimme laut. »Geben Sie nur nicht zu viel auf die Versprechungen, die man Ihnen gemacht hat. Ich an Ihrer Stelle würde verschwinden. Ich glaube kaum, dass man Ihnen lange nachlaufen wird.« Man hörte Herrn Wurlock kurz auflachen. »Ach ja, Sie hoffen wohl, dass die anderen Ihre Drecksarbeit besorgen. Nein, so leicht werden Sie mich nicht los. Ich habe mich diesen Kerlen gegenüber jahrelang wie ein Ehrenmann benommen, mag jetzt ruhig alles herauskommen.« »Na schön, soll es herauskommen«, stimmte Hauptinspektor Heath gleichgültig zu. »Aber jetzt möchte ich wissen, wie Sie sich verdrückt haben heute früh. Ich war gerade auf dem Weg zum Ausgang Chesterfield Walk«, hörte Frau Wurlock die Stimme ihres Mannes sagen. »Als ich den Knall hörte, da fing ich an zu laufen. Ich glaube nicht, dass ich jemandem begegnet bin. Der Knall hat Ihnen wohl einen Schrecken eingejagt, was?« »Ja, er erfolgte zu früh«, gestand die dumpfheisere Stimme des Herrn Wörlock. Frau Wörlock presste ihr Ohr ans Schlüsselloch. Ihre Lippen waren blau, ihre Hände kalt wie Eis und ihr blasses Gesicht, in dem die Augen schwarzen Löchern glichen, fühlte sich an, als stünde es in Flammen. Auf der anderen Seite der Tür wurden die Stimmen jetzt sehr leise. »Wir nehmen an, dass er über eine Baumwurzel gestolpert ist.« Darauf folgte heiseres Murmeln, das einige Zeit anhielt, und dann versetzte der Hauptinspektor so, als antworte er auf eine Frage mit großem Nachdruck: »Selbstverständlich, in kleine Stücke zerfetzt, Gliedmaßen, Kies, Kleider, Knochen, Holzsplitter, alles durcheinander. Man hat ihn mit der Schaufel zusammenkratzen müssen.« Frau Wörlock sprang plötzlich auf, hielt sich die Ohren zu und taumelte zwischen Ladentisch und Wandregalen zu ihrem Stuhl. Ihr irrer Blick fiel auf das Abendblatt, das der Hauptinspektor hatte liegen lassen, und als sie gegen den Tisch taumelte, griff sie danach, ließ sich auf den Stuhl fallen, riss die rosafarbene Zeitung bei dem Versuch, sie aufzuschlagen, mitten durch und warf sie vor sich auf den Fußboden. Hinter der Tür sagte Hauptinspektor Heath indessen zu Herrn Wörlock, dem Geheimagenten: »Sie wollen sich also mit einem vollen Geständnis verteidigen. Ganz recht, ich werde auspacken. Man wird Ihnen weniger Glauben schenken, als Sie jetzt anzunehmen scheinen. Falls diese Angelegenheit so weiterging, bedeutete das die Aufdeckung vieler Dinge. Es bedeutete außerdem, dass große Plantagen veröden würden, die noch ihren Ertrag an Informationen lieferten und von kundiger Hand bestellt für den Einzelnen wie für die Gesellschaft von großem Nutzen waren.« Herr Wörlock lauschte mit gerunzelter Stirne. »Ich rate Ihnen noch einmal, verschwinden Sie, solange Sie noch können. Ich habe keine Anweisungen. Man glaubt in gewissen Kreisen übrigens«, fuhr der Hauptinspektor Heath mit Betonung fort, »dass Sie sich bereits im Jenseits befinden. Was Sie nicht sagen«, entfuhr es Herrn Wörlock. Obwohl er seit seiner Rückkehr von Greenwich seine Zeit fast ausschließlich im Schankraum einer abgelegenen Kneipe verbracht hatte, hatte er doch mit einer so erfreulichen Neuigkeit nicht rechnen können. »Das wird allgemein angenommen.« Der Hauptinspektor nickte ihm zu. »Verschwinden Sie, machen Sie sich davon.« Leichter Schweiß trat auf Herrn Wörlocks Stirne. Der Junge war schwachsinnig, er war unzurechnungsfähig, das hätte jedes Gericht sogleich bemerkt, er gehörte in eine Anstalt. Der Hauptinspektor, der die Hand bereits auf die Klinke gelegt hatte, flüsterte Herrn Wörlock ins Gesicht: »Er mag ja schwachsinnig gewesen sein, aber Sie waren jedenfalls völlig verrückt. Wer hat Sie nur zu dieser Wahnsinnstat getrieben?« Bei dem Gedanken an Herrn Wladimir verzichtete Herr Wörlock auf eine gewählte Ausdrucksweise. »Ein hyperboreisches Schwein«, zischte er heftig. »Ein, nun, man könnte sagen, ein Gentleman.« Der ungerührt dreinschauende Hauptinspektor deutete durch ein leichtes Kopfnicken an, dass er verstanden habe, und öffnete die Tür. Frau Wörlock mochte seinen vom Scheppern der Glocke begleiteten Abgang hören, sehen tat sie ihn jedenfalls nicht. Sie saß starr aufgerichtet auf dem Stuhl, und vor ihren Füßen lagen die beiden verschmutzten rosa Hälften der zerrissenen Zeitung.